ARD. Per Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Erster Teil: Schluss mit der Erde. Regie: Ernst Wendt. Dies ist die Geschichte des Reiseführers Per Anhalter ins All, des vielleicht bemerkenswertesten, sicherlich aber erfolgreichsten Buchs, das je bei den großen Verlagsgesellschaften von Ursa Minor erschienen ist. Dieser Reiseführer ist populärer als Der himmlische Almanach für Haus und Heim, verkauft sich besser als 53 neue Sachen bei Schwerelosigkeit zu machen und ist streitlustiger als Olon Kolufits drei philosophische Bombenerfolge Wo Gott sich irrte, Noch ein paar von Gottes größten Fehlern und Wer ist denn dieser Gott überhaupt? Und in vielen der etwas lässigeren Zivilisationen am äußersten Ostrand der Galaxis hat der Anhalter ins All, die große Enzyklopädie Galactica, als wichtigste Fundgrube aller Kenntnisse und Weisheiten längst überrundet. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren, langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Umschlag in großen freundlichen Buchstaben die Worte »Keine Panik«. Um die Geschichte dieses Buches zu erzählen, erzählt man am besten die Geschichte von ein paar Leuten, die damit zu tun hatten. Ein Menschling vom Planeten Erde war einer von ihnen. Doch wenn unsere Geschichte beginnt, weiß er von seinem Schicksal so viel wie ein Teeblatt von der Ostindien-Gesellschaft. Sein Name ist Arthur Dent. Er ist 1,80 Meter groß, äffischer Abstammung und irgendjemand versucht genau durch sein Haus eine Umgehungsstraße zu bauen. Hören Sie doch auf damit, Mr. Dent. Sie wissen, damit kommen Sie nicht durch. Zwecklos, sich dem Fortschritt in den Weg zu legen. Oh, ich habe den Gedanken an Fortschritt längst aufgegeben. Völlig überschätzte Sache. Aber Sie müssen doch einsehen, dass Sie nicht ewig vor den Bulldozern rumliegen können. Das macht mir nichts aus. Mal sehen, wer eher rostet. Mr. Dent, sehen Sie doch den Tatsachen ins Auge. Ach, wissen Sie, mir geht's prima. So langsam fühle ich mich sogar sauwohl hier unten. Die Bulldozer halten den Wind ab, der Matsch ist schön warm. Man kann sich mühelos daran gewöhnen. Tut mir leid, aber Sie müssen nachgeben. Diese Umgehungsstraße muss gebaut werden. Und sie wird gebaut. Da können Sie nichts machen. Wieso muss sie denn gebaut werden? Was soll das heißen? Wieso muss sie denn gebaut werden? Das ist eine Umgehungsstraße. Und Umgehungsstraßen baut man eben. Hat denn niemand an andere Möglichkeiten gedacht? Es gibt keine. Der viele Verkehr... Ja, man könnte doch die Autos statt der Häuser aus dem Verkehr ziehen. Ich wette, daran hat man nicht gedacht. Sie hatten ja das Recht, zu geeigneter Zeit Vorschläge zu machen oder zu protestieren. Zu geeigneter Zeit? Ich habe erst davon erfahren, als gestern ein Arbeiter bei mir aufkreuzte. Ich fragte ihn, ob er zum Fensterputzen gekommen wäre und er sagte, er sei gekommen, um mein Haus abzureißen. Natürlich hat er es mir nicht gleich gesagt. Aber die Pläne... Erst hat er ein paar Fenster geputzt und auch noch 5 Pfund dafür verlangt. Dann erst hat er es mir gesagt. Aber die Pläne... Oh, könnt ihr denn nicht auf dieses verdammte Megafon verzichten? Mir tun schon die Ohren weh. Selbstverständlich, Mr. Dent. Aber die Pläne waren die letzten 9 Monate im Planungsbüro zugänglich. Ja, ich bin gestern Nachmittag gleich rübergegangen, um sie mir anzusehen. Man hatte sich nicht gerade viel Mühe gegeben, darauf aufmerksam zu machen. Ich meine, dass man es jemandem gesagt hätte oder so. Die Pläne lagen aus. Und wie viele Normalsterbliche schneiden Ihrer Meinung nach einfach zufällig abends mal so in das städtische Planungsbüro rein? Das ist doch keine Freibierhalle. Und selbst wenn man mal auf den Sprung vorbeiginge, weil man den vagen Verdacht hat, irgendein verrückt gewordener Aktenhengst will einem das Haus kaputt machen, selbst dann springen einem die Pläne ja auch nicht gleich ins Auge, oder? Kommt drauf an, wo Sie nachgesehen haben. Ich musste schließlich in den Keller runter. Da werden Sie immer ausgehängt. Mit einer Taschenlampe. Tja, das Licht war wohl kaputt. Die Treppe auch. Aber die Bekanntmachung haben Sie doch gefunden, oder? Ja, ja, ganz zu unterst in einem zugeschlossenen Aktenschrank, in einem unbenutzten Klo, an dessen Tür stand Vorsicht, bissiger Leopard. Schon mal was von Anzeigen gehört? Es ist ja sowieso kein besonders schönes Haus. Mir gefällt's aber zufällig. Mr. Dent, wollen Sie sich vielleicht über die Stadtverwaltung lustig machen? Ich habe mich nicht lustig gemacht. Ich sagte, vielleicht wollen Sie sich über die Stadtverwaltung lustig machen. Na schön, vielleicht. Ein bisschen. Darf ich weiterreden? Aber bitte. Vielleicht wollen Sie sich über die Stadtverwaltung lustig machen. Ich dachte, Sie wollten weiterreden. Ja, ich sagte vielleicht... Oh, ich bitte um Entschuldigung. Es hat sich nur so angehört, als sagten Sie immerfort dasselbe. Mr. Dent. Ja, bitte. Können Sie sich vorstellen, welchen Schaden dieser Bulldozer nehmen würde, wenn ich ihn einfach über Sie wegrollen lasse? Welchen denn? Überhaupt keinen. So klar Arthur Dent die Sache mit dem Bulldozer sah, so arglos war er im Hinblick auf die Abstammung seines fast besten Freundes. Dass dieser junge Mann nicht, wie Sie und ich, vom Affen abstammen, sondern in Wirklichkeit von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe der Betaigeuze kommen könnte, hatte Arthur Dent niemals bedacht. Was beweist, mit welcher Sorgfalt sich sein Freund nach einem ziemlich schwachen Start in die menschliche Gesellschaft eingegliedert hatte. Als er vor 15 Jahren auf die Erde kam, war er aufgrund etwas nachlässiger Erkundungen auf die Idee verfallen, Ford Prefect sei als Name doch recht unverdächtig. Er wird in unserer Geschichte nach 35 Sekunden zum ersten Male auftauchen und »Hallo Arthur« sagen. »Arthur«? Der vom Affen abstammt, wird zurückgrüßen. Aber mit Rücksicht auf die nun schon Jahrmillionen während der Entwicklung wird er nicht den Versuch unternehmen, seinem Freund die Flöhe abzulesen. Erdenleute sind nicht sehr stolz auf ihre Vorfahren und laden sie daher auch nie zum Essen ein. Mr. Dent, für Späße haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ich muss Ihnen leider Gottes noch etwas sagen. Ach ja? Und das wäre? Sie gehen mir auf den Geist. Hallo, Arthur. Hallo, Ford. Wie geht's dir? Prima. Sag mal, hast du viel zu tun? Och, ich muss bloß vor diesem Bulldozer liegen. Ansonsten, nee, nichts Besonderes. Kann ich irgendwo mit dir reden? Ja, hier im Matsch. Ist schön gemütlich. Ich meine es ernst. Ich auch. Ich bleibe hier. Ich muss mein Haus verteidigen. Ist nicht irgendwo in der Nähe eine Kneipe? Da können wir einen trinken und miteinander reden. Sag mal, kapierst du nicht? Mr. Dent, wir warten. Ich glaube, der Mann will, dass du Platz machst. Was ist denn mit dir, Ford? Tut mir leid, aber du musst unbedingt mitkommen. Jetzt auf der Stelle. Ford, der Kerl, da will mein Haus abreißen. Na und, kann er das nicht machen, wenn du weg bist? Aber ich will das nicht. Na dann bitte ihn eben zu warten, bis du wieder zurück bist. Ford. Arthur, würdest du mir eben mal zuhören? Ich bin nicht zum Spaß hier. Ich muss dir das Allerwichtigste erzählen, was du je gehört hast. Ich muss es dir unbedingt erzählen, verstehst du? Und das geht am besten in einer Kneipe. Wieso? Weil du einen kräftigen Schluck nötig haben wirst. Komm, glaub es mir. Mal sehen, was ich machen kann. Vielleicht erreicht man was mit Freundlichkeit. Hallo, Mr. Prosser? Ja, Mr. Dent? Sind Sie doch noch zur Vernunft gekommen? Können wir für den Augenblick mal annehmen, ich wäre nicht zur Vernunft gekommen. Ja, und? Und dass ich hier liegen bleibe, bis Sie weg sind. Ja? Also stehen Sie den ganzen Tag rum und tun nichts. Könnte sein. Also, wenn Sie sich sowieso damit abgefunden haben, dass Sie den ganzen Tag rumstehen und nichts tun, dann brauchen Sie mich ja wohl nicht die ganze Zeit hier, oder? Nein, nicht unbedingt. Wenn Sie also einfach mal annehmen, ich wäre eigentlich hier, dann könnte ich mich doch schnell mal eine halbe Stunde in die Kneipe verziehen. Wie finden Sie das? Ja, ich finde das... sehr vernünftig, doch, Mr. Dent. Ich denke, wir brauchen Sie wirklich nicht die ganze Zeit hier. Wir können uns ja das Ende unseres kleinen Streits für später aufheben. Und wenn Sie später dann mal für eine Weile abhauen wollen, kann ich ja die Stellung so lange für Sie halten. Vielen Dank, ja. Das wäre prima. Sehr freundlich, Mr. Dent. Sehr freundlich. Ja, es versteht sich natürlich von selbst, dass Sie nicht etwa auf die Idee kommen, mein Haus abzureißen, während ich weg bin. Was? Du lieber Gott! Nein, Mr. Dent. Nicht mal der Gedanke daran würde es sich auch nur im Entferntesten einfallen lassen, mir in den Sinn zu kommen. Meinst du, wir können uns auf ihn verlassen? Ich würde ihm bis ans Ende der Welt trauen. Ja, aber wie weit ist es denn bis zu dieser Kneipe? Ungefähr 12 Minuten. Los, komm. Ich brauche was zu trinken. Die Enzyklopädie Galactica beschreibt den Alkohol als eine farblose, sich verflüchtigende Flüssigkeit, die durch Vergären von Zucker entsteht und für bestimmte karbonhaltige Bioformen giftig ist. Auch der Reiseführer Per Anhalter ins All erwähnt den Alkohol. Dort steht, der beste Drink, den es gibt, sei der pangalaktische Donnergurgler. Seine Wirkung sei etwa so, als würde einem mit einem riesigen Goldbarren, der in eine Zitronenscheibe gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen. Der Anhalter verrät auch, auf welchem Planeten die besten pangalaktischen Donnergurgler gemixt werden, wie viel man über den Daumen gepeilt dafür bezahlen muss und welche freiwilligen Organisationen einem hinterher wieder auf die Beine helfen. Der Mann, der dieses geisttötende Getränk kreiert hat, fand auch die beste Rezeptur dafür. Sie lautet: Trinke niemals mehr als 2 pangalaktische Donnergurgler. Es sei denn, du bist ein 30-Tonnen-Elefant mit Bronchialasthma. Der Name dieses erfindungsreichen Gelegenheitsmixers ist Seifert Bibelbrox, über dessen Klugheit wir später mehr erfahren werden. 6 Gläser Helles. Und bitte schnell, die Welt geht bald unter. Wirklich, Sir? Prima Wetter für sowas. Sehen Sie sich das Spiel heute Nachmittag an, Sir? Nein, hat keinen Zweck. Ja, ausgemachte Sache für Sie, Sir. Hm? Hat Arsenal keine Chance? Nein, aber die Welt geht gleich unter. Oh, ja, Sir, das sagten Sie. Hat Arsenal Glück, wenn es stimmt? Na, eigentlich nicht. Ja, bitteschön. 6 Helle, Sir. Der Rest ist für Sie. Was? Von einem 20er, Sir? Oh, vielen Dank. Sie haben noch 10 Minuten, um es auszugeben. Ford, würdest du mir bitte sagen, was zum Teufel eigentlich los ist? Ich glaube, langsam drehe ich durch. Trink aus, du musst die 3 Bier noch schaffen. 3? Zur Mittagszeit? Zeit ist eine Illusion und die Mittagszeit erst recht. Sehr tiefsinnig. Das solltest du an Reader's Digest schicken. Die haben da extra eine Seite für Leute wie dich. Trink aus. Wieso denn 3 Bier? Zur Muskelentspannung. Wirst du brauchen. Habe ich heute irgendwas verkehrt gemacht oder war die Welt schon immer so und ich war bloß zu sehr mit mir beschäftigt, um es zu merken? Na schön. Ich werde mal sehen, ob ich es dir erklären kann. Wie lange kennen wir uns jetzt, Arthur? 5 Jahre, vielleicht 6. Die meiste Zeit kam mir eigentlich alles ganz normal vor. Fein. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich trotzdem nicht aus Guilford bin, sondern von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe von Betelgeuse? Das weiß ich nicht. Warum solltest du mir denn sowas erzählen? Trink aus. Die Welt geht gleich unter. Dann muss heute Donnerstag sein. Mit Donnerstagen kam ich noch nie zur Rande. An diesem Donnerstag bewegte sich lautlos und viele Kilometer über dem Planeten Erde irgendetwas durch die Ionosphäre. Aber nur 2 Menschen auf unserem Planeten wussten das. Der eine war ein taubstummer Irrer im Amazonasbecken, der vor Schreck von einer 20 Meter hohen Klippe sprang. Der andere war Ford Prefect. Einer von den 6 Milliarden Menschen, die in jüngster Zeit keinen Blick in die Ionosphäre geworfen hatten, war Lady Cynthia Fitzmelton. Sie stand in diesem Augenblick vor Arthur Dents Haus in Cottington. Viele, die ihrer Rede lauschten, hätten sich wahrscheinlich riesig gefreut, wenn sie gewusst hätten, dass sich Lady Cynthia in 4 Minuten 30 Sekunden in ein Wölkchen aus Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenmonoxid auflösen würde. Nur bemerkten sie das in dem Moment wohl kaum, denn sie waren zu sehr mit ihrer eigenen Auflösung beschäftigt. Meine Lieben! Meine lieben Bürgerinnen und Bürger, meine lieben Freunde, man hat mich gebeten, zu Ihnen zu kommen und zum Auftakt der Bauarbeiten an der so großartigen und segensreichen neuen Umgehungsstraße nach Bevington ein paar Worte an Sie zu richten. Und so darf ich Ihnen sagen, welch große Ehre und enorme Vergünstigung es meiner Meinung nach für Sie, die Bewohner von Cottington, bedeutet, dass diese wundervolle neue Autobahn durch Ihr kotiges, Verzeihung, Ihr reizendes Cottington führt. Ich weiß, wie stolz Sie in diesem Augenblick sein müssen. Nun, da Sie wissen, dass Ihr unbedeutendes und nie besungenes Nest bislang verschmäht vom fußlahmen Wanderer, unbeachtet vom müden Kartografen bei seiner kartografischen Schwerarbeit, nun als die großartige und segensreiche Raststätte Cottington neu erstehen und jedem abgekämpften Reisenden auf seinem Weg willkommene Erfrischung und sanitäre Erleichterung bringen wird. Und ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich meinen Teil zu dieser bedeutenden Leistung habe beitragen dürfen. Und ich weiß, dass auch mein Gatte diese Gefühle mit mir teilt. Als Mehrheitsaktionäre der Straßenbaugesellschaft und Besitzer der Konzession für die Autobahntankstelle werden wir demütig und stolz die uns zufließenden so großartigen und segensreichen Gewinne einstreichen. Denn wahrlich, denn wahrlich, jedes einzelne Pfund, das wir erhalten, wird unsere Herzen beflügeln, sich brüderlich den ihren zu verbinden, liebe Ex-Bewohner von Cottington. Und nun habe ich die große Freude, zu dieser so großartigen und segensreichen Flasche Champagner zu greifen und sie gegen den edlen Bug dieses so großartigen und segensreichen gelben Bulldozers zu schleudern. Was ist denn das? Keine Bange, Sie haben noch nicht angefangen. Gott sei Dank. Wahrscheinlich wird bloß dein Haus abgerissen. Was? Das macht doch jetzt kaum noch was. Mein Gott, tatsächlich, verdammt, was machen die denn da alles? Wir hatten doch ausgemacht. Lass ihnen doch den Spaß. Was zum Teufel mit dir und deinen blödsinnigen Geschichten? Sie hauen mir mein Haus kaputt. Halt, ihr Randale! Ihr haut sich über die Schlachtbarbaren auf! Ach, komm zurück, es hat doch keinen Sinn. Verdammt, ich gehe ihm besser nach. Könnte ich bitte schnell 4 Päckchen Erdnüsse haben? Aber klar, Sir. So, bitteschön. 28 Bären. Den Rest können Sie behalten. Ist das Ihr Ernst? Ich meine, glauben Sie wirklich, die Welt geht heute Nachmittag unter? Ja, genau in einer Minute und 35 Sekunden. Und können wir da gar nichts machen? Nein, nichts. Ich dachte immer, wir müssen uns auf den Boden legen und uns eine Papiertüte über den Kopf ziehen oder sowas. Und wenn es Ihnen Spaß macht, bitte. Und hilft das? Nein. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss unbedingt zu meinem Freund. Na, also dann die letzten Bestellungen, bitte. Hängen, strecken und vierteilen und auspeitschen und gar kochen und dann hacke ich euch in kleine Stückchen bis ihr die Nase voll habt. Arthur, reg dich doch bloß nicht so auf, dazu ist keine Zeit. Komm hier rüber, wir haben nur noch 10 Sekunden. Und dann mach ich's nochmal. Und wenn ich damit fertig bin, nehme ich die ganzen kleinen Stückchen und trample darauf rum. Und ich trampe immer weiter drauf rum, bis ich Blasen bekomme. Oder bis mir noch was Furchtbares einfällt. Und dann werde ich... Himmel, was ist denn das? Hier spricht Prostetnik Vogoniels vom galaktischen Überall-Planungsrat. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregionen des westlichen Spiralarms der Galaxis den Bau einer Überall-Expressroute durch Ihr Sternsystem vor. Und bedauerlicherweise ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Das Ganze wird kaum mehr als 2 Erdenminuten dauern. Vielen Dank. Einen Grund dermaßen überrascht zu tun. Alle Planungsentwürfe und Zerstörungsanweisungen haben 50 Erdenjahre lang in Ihrem zuständigen Planungsamt auf Alpha Centauri ausgelegt. Sie hatten also viel Zeit, formell Beschwerde einzulegen. Jetzt ist es allerdings zu spät, in eine solche Panik zu geraten. Heißen, Sie sind nie auf Alpha Centauri gewesen. Meine Güte, ihr Erdlinge, das ist doch nur 4 Lichtjahre von hier entfernt. Tut mir leid, aber wenn Sie sich nicht einmal um Ihre eigensten Angelegenheiten kümmern, ist das wirklich Ihr Problem. Vernichtungsstrahlen einschalten. weiß nicht. Ein lahmer Drecksplanet ist das. Ich habe nicht das geringste bisschen Mitleid. Ich habe ein paar Erdnüsse gekauft. Bäh? Wenn du noch nie Metabolismusstrahlen abgekriegt hast, hast du wahrscheinlich etwas Salz und ein paar Proteine eingebüßt. Das Bier sollte deinen Kreislauf ein bisschen dämpfen. Wie fühlst du dich jetzt? Wie eine Bridge-Runde. Verschiedene Teile von mir passen einfach. Wenn ich dich frage, wo wir verdammt nochmal sind, würde ich das bedauern? Wir sind in Sicherheit. Schön. Wir sind in einer kleinen Kabine in einem Raumschiff der Wogon-Bauflotte. Oh je, das ist eine komische Auffassung von Sicherheit. Ist mir doch noch nie begegnet. Oh, stimmt was nicht? Ich habe die Augen aufgemacht und nichts ist passiert. Was soll das heißen? Ja, als ich die Augen zu hatte, sah alles ganz genauso aus. Ich nehme an, du versuchst mir mitzuteilen, dass es dunkel ist. Ja, das wollte ich wohl wirklich. Ich wollte nicht, dass du zu sehr erschrickst, wenn du wieder zu dir kommst. Ich suche mal nach dem Licht. Ist gut. Wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Per Anhalter. Och, entschuldige mal. Willst du mir vielleicht erzählen, wir hätten einfach unsere Daumen in die Luft gehalten und irgendein insektenäugiges Monster hätte den Kopf rausgestreckt und gesagt, hallo Jungs, springt rein, ich kann euch bis zum Dorfschwurf in Basingstoke mitnehmen. Naja, der Daumen ist ein elektronischer Subätherwinker und der Schwurf ist auf dem Barnardstern, 6 Lichtjahre entfernt, aber sonst stimmt alles mehr oder weniger. Und das insektenäugige Monster? Ist grün, ja. Na toll. Wann kann ich nach Hause? Nie mehr. Ah, ich habe den Lichtschalter gefunden. Ach, du meine Güte. Ist das wirklich das Innere einer fliegenden Untertasse? Natürlich. Warum fragst du? Ist ein bisschen dreckig, nicht? Was hattest du denn erwartet? Tja, ich weiß auch nicht. Leuchtende Kontrolltafeln, blinkende Lichter, Computermonitore, keine alten Matratzen. Das ist eben ein Arbeitsschiff. Dreckig, aber gediegen. Wo sind denn die Leute alle? Na, arbeiten. Das hier sind die Schlafräume der Dentrassi. Ich dachte, du hättest gesagt, sie heißen Vogonen oder so ähnlich. Die Vogonen haben das Kommando auf dem Schiff. Die Dentrassi sind die Köche. Sie haben uns an Bord gelassen. Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Hier, schau dir das mal an. Was ist das? Der Reiseführer per Anhalter ins All. Das ist sowas wie ein elektronisches Buch. Er sagt einem alles, was man wissen will. Dazu ist er da. Der Umschlag gefällt mir. Keine Panik. Das ist das erste hilfreiche und vernünftige Wort, das ich heute gesagt bekomme. Und deshalb verkauft es sich auch so gut. Hier, man drückt auf diesen Knopf und dann erscheint auf dem Bildschirm das Inhaltsverzeichnis. Mehrere Millionen Stichworte. Ich spule den Index mal fix durch bis V. Da haben wir sie. Vogon-Bauflotten. Jetzt noch den Code in den Tabulator eingeben und lesen, was da steht. Vogon-Bauflotten. Was muss man tun, wenn man von einem Vogon als Anhalter mitgenommen werden möchte? Man kann es sich aus dem Kopf schlagen. Die Vogonen gehören zu den unausstehlichsten Rassen der Galaxis. Nicht direkt böse, aber mies gelaunt, bürokratisch, aufdringlich und gefühllos. Sie würden nicht mal den kleinen Finger rühren, um ihre eigene Großmutter vor dem gefräßigen Plapperkäfer von Thrall zu retten, ohne dass Anweisungen in dreifacher Ausfertigung unterschrieben, eingereicht, zurückgereicht, beanstandet, verloren, gefunden, einer öffentlichen Untersuchung unterworfen, wieder verloren und schließlich 3 Monate in weichen Topf gesteckt und als Feueranzünder wiederverwendet werden. Der beste Weg, von einem Wurm einen Drink zu kriegen, ist, ihm den Finger in den Schlund zu stecken. Und der beste Weg, ihn zu ärgern, ist, seine Großmutter an den gefräßigen Klapperkäfer von Kral zu verfüttern. Das ist aber ein komisches Buch. Wieso sind wir denn trotzdem als Anhalter mitgenommen worden? Das ist es eben. Das Buch ist inzwischen veraltet. Ich mache gerade die Feldforschung für die neue, verbesserte Auflage. Da muss ich zum Beispiel in einem Nachtrag darauf hinweisen, dass die Vogonen, seit sie ihre Unausstehlichkeit beruflich betreiben und damit stinkreich geworden sind, es sich leisten können, den Trassi als Köche zu beschäftigen, was uns diesen recht nützlichen kleinen Unterschlupf beschert hat. Wer sind denn diese den Trassi? Prima Kerle. Die besten Köche und Barmixer. Um alles andere kümmern sie sich einen Dreck. Aber Anhaltern helfen sie immer an Bord. Einmal, weil sie gerne in Gesellschaft sind, aber vor allem, weil das die Vogonen ärgert. Solche Dinge muss man eben wissen, wenn man als Anhalter ohne Piepen unterwegs ist und versucht, für weniger als 30 Ather-Dollar pro Tag die Wunder der Galaxis zu Gesicht zu bekommen. Und genau das mache ich. Lustig, was? Das ist merkwürdig. Zu meinem Pech bin ich auf der Erde etwas länger hängen geblieben, als ich vorhatte. Ich kam für eine Woche und saß 15 Jahre fest. Aber wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Ganz einfach. Ein Fopper hat mich als Anhalter mitgenommen. Hä? Aber weißt du nicht, was ein Fopper ist? Nee. Ich sag's dir. Fopper sind normalerweise Kinder reicher Leute, die nichts zu tun haben. Sie zischen in der Gegend rum und suchen nach Planeten, die noch keine interstellaren Verbindungen haben und besummen sie. Besummen sie? Ja, wenn sie irgendeine abgelegene Stelle mit wenigen Leuten drumrum gefunden haben, landen sie direkt vor irgendeinem armen, nichtsahnenden Tropf, dem keiner was glaubt, stolzieren mit albernen Antennen auf dem Kopf vor ihm auf und ab und machen piep, piep, piep, piep. Ziemlich kindisch, wirklich. Fort. Ich weiß nicht, vielleicht klingt meine Frage dämlich, aber was soll ich eigentlich hier? Das weißt du doch. Ich habe dich von der Erde gerettet. Und was ist mit der Erde passiert? Sie wurde ausgelöscht. Ach ja. Ja, sie ist einfach im Weltall verpufft. Weißt du, das nimmt mich natürlich ein bisschen mit. Ach ja, das kann ich verstehen, aber es gibt noch viel mehr solche Erden wie diese. Würdest du mir das bitte erklären oder sparen wir Zeit, wenn ich jetzt schlicht und einfach verrückt werde? Schau fest auf dieses Buch. Was? Keine Panik. Ich gucke ja. Gut. Das Universum, in dem wir leben, ist bloß eins aus einer Unmenge paralleler Universen, die im gleichen Raum existieren, nur auf einer anderen Materiefrequenz. Und in Millionen dieser Universen gibt es nach wie vor die Erde. Und sie ist so voller Leben, wie du es kennst, oder zumindest sehr ähnlich. Denn es existiert auch jede mögliche Variation der Erde. Variation? Das verstehe ich nicht. Du meinst eine, auf der Hitler den Krieg gewonnen hat? Ja, oder eine, auf der Shakespeare Pornos schrieb, eine Masse Geld verdient und in den Adelstand erhoben wurde. Sie alle gibt es. Ein paar natürlich nur mit den allerkleinsten Abweichungen. Zum Beispiel muss es in einem parallelen Universum eine Erde geben, die bis aufs Tüpfelchen mit deiner identisch ist. Abgesehen von einem kleinen Baum irgendwo im Amazonasbecken, der ein Blatt mehr hat. Dann könnte man also ganz fröhlich auf dieser Erde leben, ohne den Unterschied zu merken? Ja, mehr oder weniger. Natürlich wäre es nicht ganz wie auf deiner Erde mit diesem einen Blatt mehr. Naja, das würde man ja wohl kaum merken. Na, eine Zeit lang wahrscheinlich nicht. Es würde wohl ein paar Jahre dauern, ehe dir wirklich deutlich zu Bewusstsein käme, dass irgendwo irgendwas nicht ganz im Lot ist. Du würdest dann anfangen, danach zu suchen, aber schließlich würdest du wahrscheinlich verrückt werden, denn du kannst es einfach niemals finden. Also, was soll ich tun? Du kommst mit mir mit und amüsierst dich. Du musst dir bloß diesen Fisch ins Ohr stecken. Wie bitte? Um Gottes Willen, was ist denn das? Hör hin, das könnte wichtig sein. Was? Das ist der Vogon-Kommandant. Er macht eine Durchsage über den Bordsender. Ich spreche doch kein Vogonisch. Das brauchst du auch nicht. Steck dir einfach den Fisch ins Ohr. Na komm, der ist doch so klein. Spricht der Kommandant. Ganze Besatzung, Arbeit einstellen und herhören. Ich sehe auf unseren Instrumenten, dass wir 2 Anhalter an Bord haben. Hallo, ihr beiden, egal wo ihr steckt. Ich will bloß unmissverständlich klarstellen, dass ihr absolut nicht willkommen seid. Ich habe hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und ich bin nicht Kommandant eines Wogon-Bauschiffs geworden, um es einfach als Taxiunternehmen für heruntergekommene Schwarzfahrer missbrauchen zu lassen. Ich habe einen Suchtrupp ausgeschickt und sobald ihr gefunden seid, schmeiße ich euch raus. Wenn wir dann zufällig noch mitten im All sind, ist das euer Problem. Ich habe mir sagen lassen, besonders unangenehm ist es bloß die ersten 30 Sekunden. Wenn ihr großes Glück habt, lese ich euch vorher vielleicht noch ein paar von meinen Gedichten vor. Zweitens, steigen wir in wenigen Augenblicken in den Hyperraum auf und fliegen zum Barnardstern. Nach der Ankunft bleiben wir für 72 Stunden im Dock. Niemand verlässt in dieser Zeit das Schiff. Ich wiederhole, jeder Planetenurlaub ist gestrichen. Ich habe gerade eine unglückliche Liebesaffäre hinter mir. Da sehe ich nicht ein, warum sich sonst jemand amüsieren sollte. Ende der Durchsage. Reizende Kerlchen, diese Vogonen. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter. Dann könnte ich ihr verbieten, so einen zu heiraten. Das brauchst du gar nicht. Sie haben so viel Sexappeal wie ein Verkehrsunfall. Aber am besten stellst du dich jetzt auf den Sprung in den Hyperraum ein. Das ist so unangenehm, wie betrunken zu sein. Was ist denn so unangenehm daran, betrunken zu sein? Man sehnt sich nach einem Glas Wasser. Ford? Ja. Was macht eigentlich der Fisch in meinem Ohr? Er übersetzt für dich. Guck mal unter Babelfisch im Buch nach. Was passiert denn jetzt? Wir steigen in den Hyperraum. Wieder werde ich zu einem Gin Tonic herzlos sein. Der Babelfisch ist klein, gelb, blutegelartig und wahrscheinlich das Eigentümlichste, was es im ganzen Universum gibt. Er lebt von Gehirnströmen. Dabei nimmt er alle unbewussten Denkfrequenzen auf und scheidet dann auf telepathischem Wege eine Matrix aus, die sich aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen der Sprachzentren des Gehirns zusammensetzt. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Die Sprache, die man hört, wird durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt. Nun ist es aber verdammt unwahrscheinlich, dass sich etwas derart Nützliches rein zufällig entwickelt haben sollte. Daher sind einige Philosophen zu dem Schluss gelangt, der Babelfisch sei ein letzter, entscheidender Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Die Argumentation verläuft ungefähr so. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sagt Gott, denn ein Beweis handelt gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sagt der Mensch, der Babelfisch ist doch eine versteckte Offenbarung, nicht wahr? Sie beweist, dass es dich gibt und darum gibt es dich nicht. Quod erat demonstrandum. Ach du meine Güte, sagt Gott, daran habe ich gar nicht gedacht und löst sich prompt in ein Logikwölkchen auf. Na, das war ja einfach, sagt der Mensch. Und beweist, weil es gerade so schön war, dass Schwarz gleich Weiß ist und kommt wenig später auf einem Zebrastreifen ums Leben. Die meisten führenden Theologen behaupten, dieser ganze Streit sei absoluter Humbug. Aber er hinderte Olon Kolufit nicht, ein kleines Vermögen damit zu verdienen, dass er ihn zum zentralen Thema seines neuesten Bestsellers »Na, lieber Gott, das war's dann wohl« machte. Mittlerweile hat der arme Bammelfisch dadurch, dass er alle Verständigungsbarrieren zwischen den verschiedenen Kulturen und Rassen ein für allemal beseitigte, mehr und blutigere Kriege auf dem Gewissen als irgendjemand sonst in der Geschichte der Schöpfung. Ein fantastisches Buch. Hilf mir doch bei der Neuauflage. Nein, ich glaube, ich will wieder zur Erde zurück. Oder dahin, wo es so ähnlich ist. Findest du es denn nicht toll, 100 Billionen neue Welten zu entdecken? Hast du viel brauchbares Material über die Erde zusammengekriegt? Ich konnte den Artikel erweitern, doch. Ach, kann ich mal sehen, wie er in dieser Auflage lautet? Natürlich. Augenblick. Erde, den Code eingeben. Da haben wir die Seite. Aber da steht hier gar nichts. Doch, guck doch. Ja, ganz unten auf dem Bildschirm, genau unter Excentria Galumbitz, die dreibrüstige Hure von Erotik und Sex. Was da? Ach ja. Harmlos. Mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Ein Wort, harmlos? Was soll denn das heißen, verdammt nochmal? Tja, es gibt 100 Billionen Sterne in der Galaxis und der Platz im Buch ist knapp. Und natürlich wusste niemand viel über die Erde. Na, ich hoffe, du hast es ein bisschen korrigieren können. Ja, ich habe dem Herausgeber einen neuen Artikel geschickt. Er musste ihn natürlich ein bisschen kürzen, aber es ist immerhin eine Verbesserung. Was steht denn jetzt drin? Größtenteils harmlos. Größtenteils harmlos? Ja. So ist das. Inzwischen sind wir auch etwas weiter. Na schön, fort. Einverstanden. Ich komme mit. Wo sind wir jetzt? Nicht weit vom Barnardstern. Dort ist es schön. Der Stern ist sowas wie eine Drehscheibe im Hyperraum. Von dort kommt man praktisch überall hin. Das heißt, vorausgesetzt, wir kommen wirklich hin. Was ist das? Tja, wenn wir Glück haben, sind es bloß Vogonen, die uns in den Weltraum werfen wollen. Und wenn wir Pech haben? Wenn wir Pech haben, könnte der Kommandant auf die Idee kommen, uns vorher noch ein paar von seinen Gedichten vorzulesen. Die vogonische Dichtkunst ist nämlich die drittschlechteste im Universum. Die zweitschlechteste ist die der Asgoten von Kria. Während der Rezitation des Gedichts Ode an einen kleinen grünen Kittklumpen, den ich eines Sommermorgens in meiner Achselhöhle fand, durch ihren Dichterfürsten Grunthos den Aufgeblasenen, starben 4 Zuhörer an inneren Blutungen und der Präsident des mittelgalaktischen Kunstklaubeirats kam nur deshalb mit dem Leben davon, weil er sich ein Bein abknapperte. Grunthos soll von der Wirkung seines Gedichts enttäuscht gewesen sein und wollte gerade mit der Lesung seines 12 Bücher umfassenden Epos Meine Lieblingsgluckser zur Badezeit beginnen, als in einem verzweifelten Versuch, die Menschheit zu retten, der Dickdarm des Dichters sich durch den Hals nach oben stülpte und das Gehirn erwürgte. Die allerschlechteste aller Dichtungen ging zusammen mit ihrem Schöpfer, Paul Neil Mine Johnson aus Redbridge, bei der Vernichtung des Planeten Erde unter. Die vogonische Dichtkunst ist dagegen vergleichsweise angenehm. Als der Vogon-Kommandant zu lesen begann, war von Fort Prefect diese Reaktion zu hören. Und diese von Arthur Dent. O zerfratteter Grunzwanzling, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Krupp, ich beschwöre dich, mein punzig Turteldrom, und Drängel reif ich mich mit krinklen Bindelwörtern. Sonst werde ich rändern deine Gobberwarzen mit meinem Börgelkranze. Wart's nur ab. So, ihr Erdlinge, ich stelle euch jetzt vor eine ganz einfache Wahl. Eben wollte ich euch noch kurzerhand in die leere Schwärze des Raumes werfen lassen, wo ihr grausam und langsam sterben würdet. Aber es gibt einen Weg, einen ganz einfachen Weg, wie ihr euch retten könnt. Denkt genau nach, denn ihr habt euer Leben selbst in der Hand. Entscheidet euch jetzt, entweder ihr sterbt im luftleeren Raum. Oder ihr sagt mir, wie gut euch mein Gedicht gefallen hat. Werden unsere beiden Helden diese schreckliche Prüfung überstehen? Können sie sich ihre Redlichkeit unbeschadet bewahren? Können sie entkommen, ohne ihre Ehre und ihr Gewissen als ästhetisch empfindsame Naturen zu verraten? Im zweiten Teil von Per Anhalter ins All werden sie an der Lösung dieser Kardinalfrage teilhaben können. Das war also der erste Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Unter der Regie von Ernst Wendt sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, Arthur Dent, Markus Beusen, den Ford Prefect, Wolfgang Hess war Mr. Prosser, Doris Schade, die Lady Cynthia und Peter Lühr, der Wogon-Kommandant. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik Günther Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Außerdem wirkte noch ein kleines, pelziges Wesen aus dem Krebsnebel mit. Ja, mir hat es wirklich gefallen. Wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll. Musik Frank Duval. Das war Folge 1. Bevor es weitergeht, haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch. Herzlichen Glückwunsch zu eurem guten Geschmack. Ihr habt wirklich gerade einen ganz, ganz tollen Podcast gehört. Aber es gibt noch andere tolle Podcasts auf der Welt und in der ARD-Audiothek. Olli, weißt du zum Beispiel einen, den du empfehlen könntest? Ich höre zum Beispiel viel Gutes über Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Also das ist nicht für jeden, das ist schon wirklich vor allem für sehr intelligente und wahnsinnig gut aussehende. Hörer und Hörerinnen, aber es soll toll sein nach allem, was ich höre. Das stimmt, da habe ich auch schon von gehört. Das ist doch mit diesem Oliver Welke und dieser TV-Legende Oliver Kalkofe. Lars Fred Kalkofe, ja, genau. Richtig. Dieser Podcast wird auch genannt die Dubai-Schokolade unter den Podcasts. Vollkommen überschätzt, aber bestimmt irgendwie gut. Überzuckert, aber geil. Den gibt es in der ARD-Audiothek immer montags und mittwochs auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.